Mädchen, hör, bleib heute nicht allein zu Haus. Der Kuckuck ruft, die Sonne scheint, komm mit mir in den Wald hinaus. Dort steht ein Kirschbaum und das ist nicht weit von hier. Wenn du davon gekostet hast, dann glaubst du mir, wilde Kirschen sind so süß, grad wie aus dem Paradies. Und ich kann dir zeigen, wo es die besten gibt. Wilde Kirschen sind so fein und die pflück ich dir allein. Denn das ist das Schönste, wenn man sich liebt. Ich weiß es ja, die Mutter sagt so oft zu dir, dass Männer meist nicht ehrlich sind, drum hast du kein Vertrauen zu mir. Doch sie war jung, genau wie du, und will's verstehen. Wenn wir zusammen in den Wald zum Kirschbaum gehen, wilde Kirschen sind so süß, grad wie aus dem Paradies. Und ich kann dir zeigen, wo es die besten gibt. Wilde Kirschen sind so fein und die pflück ich dir allein. Denn das ist das Schönste, wenn man sich liebt. Und weil's im Wald so dunkel ist, kann keiner sehen, wie du mich küsst, wenn wir allein dann endlich unterm Kirschbaum stehen. Hast du genug, dann gehen wir noch nicht nach Haus. Im grünen Gras, da ruhen wir uns beide aus. Wilde Kirschen sind so süß, grad wie aus dem Paradies. Und ich kann dir zeigen, wo es die besten gibt. Wilde Kirschen sind so fein und die pflück ich dir allein. Denn das ist das Schönste, wenn man sich liebt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wilde Kirschen sind so fein und die pflück ich dir allein, denn das ist das Schönste.